Träumte ich es? Heute Morgen ein Geräusch im Treppenhaus, reißender Stoff, ein Hemd, eine Jacke, von Fäusten gepackt, zerrissen, der Körper, der darin steckte, fortgeschleift, ohne dass der Laut einer menschlichen Stimme zu hören war. Nur das Aufprallen des Kopfes, Stufe um Stufe, das sich allmählich nach unten entfernte. Nee, ich wollte meine Frau nicht beleidigen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich gesagt habe, du siehst wie eine Kuh aus, wollte ich nur ihre ausdrucksvollen Augen und ihren tiefen, nachdenklichen Blick betonen. Wozu ich wirklich Lust hätte, wenn ich einmal Zeit habe, Katastrophen zu sammeln. Ein Lexikon der Katastrophen, der originellen Todesfälle. Ein Poesiealbum der bösen Vorzeichen. Es ist sehr heiß, sogar hier unten. Wollen Sie ein Glas Wasser? Ja, bitte. Diese Woche noch. Der war gestern wieder so besoffen, dass er in die Hunde getroffen. Und dann hört er es raus, die Funke, und dann draußen übernachtet. Schön kalt, das wird Ihnen gut tun. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Meine Ungeschicklichkeit, bitte entschuldigen Sie. Der Katastrophe geht stets ein Augenblick völliger Stille voraus. Es gibt Indizien, aber keine Gewissheit. Sie ist der Blitzschlag, dessen Licht jedes andere Licht auslöscht. Und das Verhängnis, wenn es da ist, überrascht selbst den, der alles getan hat, um es herbeizuführen. Das Gebäude ist von großzügigen Ausmaßen. Darin wird einer Trepp auf, Trepp abgeführt. Durch künstlich erleuchtete Gänge verschiedener Stockwerke, aufwärts, abwärts, bis sich der so Geführte einmal im Keller glaubt, dann wieder ganz oben. Schließlich, am Ende eines langen Korridors, erreicht er einen Raum ohne Fenster, mit einem Schreibtisch in der Mitte und zwei Stühlen, einem Haken an der Wand neben der Tür. Daran hängt ein weißer Arztkittel und in den Taschen des Kittels so, dass die roten Finger eben noch herausschauen, ein paar Gummihandschuhe. Und etwas später, als er schon sitzt, fällt ihm auf, dass Schreibtisch und Stühle mittels starker Eisenwinkel am Boden festgeschraubt sind. Dass sich außer einem Lineal Marke Städtler Germania, dessen Stahlkanten Kerben und Dellen aufweisen, keinerlei Gegenstände auf dem Schreibtisch befinden. Dass an der Decke eine Metallschiene mit Eisenhaken befestigt ist, und in einer Ecke kaum zu erkennen, weil von einem Plastikvorhang halb verdeckt, ein Waschbecken. Und darunter ein gelber Plastikeimer, über dessen Rand ein nasser Scheuerlappen quillt. So, Franz. Ich darf der Franz sagen. Dann wollen wir mal. Der Tag, an dem ich mich entschloss, für Max zu arbeiten, war der heißeste 10. September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Landfriedensbruch, versuchte Gefangenenbefreiung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Da kommt was zusammen. 2,5 Jahre üblicherweise. In 5 Minuten 4-mal überfahren. Der 25-jährige Patrick McEwan aus Belfast wurde beim Überqueren der Straße von einem Taxi angefahren und blieb besinnungslos auf der Straße liegen. Und zwar ohne Bewährung. Im nächsten Augenblick näherte sich ein weiteres Auto, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, schleuderte die leblose Gestalt in den Rinnstein und raste weiter. Und dann träumen Sie, träumst du vom höheren Lehramt? Innerhalb kürzester Zeit hatte sich eine Menschenmenge um den Verletzten versammelt. Der Fahrer eines Geldtransporters, der diese Ansammlung wegen der in Belfast allgegenwärtigen Gefahr von Anschlägen mit Argwohn betrachtete, gab Gas und brauste mit seinem Fahrzeug durch die Menschengruppe. Womöglich noch Übernahme ins Beamtenverhältnis. Unter den 4 Verletzten, die er zurückließ, befand sich auch Patrick McEwan. Zum Schluss verlor noch der angetrunkene Fahrer eines Krankentransporters im Whiskyrausch die Kontrolle über seinen Wagen und steuerte ihn in die Schaulustigen. Diesmal wurde nur eine Person erfasst und überfahren. Patrick McEwan. Das ist die Lage, Franz. Du glaubst doch nicht im Ernst, nach so einem Prozess kannst du dich noch irgendwo bewerben. Da wird sich ein Bruch auftun in deiner Existenz, davon erholst du dich nicht wieder. Was wir also brauchen, wäre Entlastung. In jeder Form. Besonders dann, wenn auch von deiner Seite ein gewisses Entgegenkommen zu erkennen wäre. Mit anderen Worten, Ihre Frau ist im selben Töpferkurs wie die Frau des Staatsanwalts. Wenn also, Franz, ein gewisses Verständnis deinerseits vorhanden wäre für gewisse Notwendigkeiten unserer Arbeit. So wie wir Verständnis haben könnten für deine Situation. Vielleicht irrt sich der Beamte. Vielleicht hast du den Stein wirklich nicht geworfen. Immerhin, es war stockfinstere Nacht. Unsere jungen Beamten sind schließlich keine Eule. Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Aber ja. Einsicht, Verständnis, Kooperation. Damit lässt sich doch leben hierzulande, auch beruflich. Ich habe eine Siphonflasche in der Hand gehabt. Da hat er gebrüllt, ich soll ihn ruhig auf den Kopf hauen. Da wäre kein Fall. Damit eröffnen sich doch ganz neue Möglichkeiten, Franz. Jenseits aller Feindbilder. Auch mit einem abgeschlossenen Germanistikstudium lässt sich in unserer Dienststelle etwas anfangen. Beobachtung und Auswertung gewisser Druckerzeugnisse, zum Beispiel. Sie kennen meine Magisterarbeit, Anfänge der Pressefreiheit. Wir werden doch nicht ernsthaft die Notwendigkeit einer aufklärenden Arbeit in gewissen Randzonen unserer Gesellschaft in Frage stellen. Eine Art sozialhygienischer Prophylaxe, für die wir natürlich geeignete Mitarbeiter brauchen. Ein gut funktionierender Nachrichtendienst gehört doch nun wirklich zu den zivilisatorischen Errungenschaften aller entwickelten Länder. Ich hoffe, Sie spielen manchmal Tennis mit dem Richter. Was mir vorschwebt, Franz, ist so eine Art Abkommen zwischen uns. Zum gegenseitigen Nutzen. Oder wie der Germanist sagen würde, Faust ist Dateiszene 3, Auftritt Mephisto. Überschätz uns mal nicht. Also, was ist? Ich habe Durst. Es stört dich doch nicht, dass wir dein Äußeres etwas verändern müssen? An dem Tag, an dem ich mich entschloss, für Max zu arbeiten, verschwand im US-Staat Oregon eine Herde Elefanten aus einem Zirkus und wurde nie wieder gesehen. Seltsam war, dass zur gleichen Zeit in Denton, Ohio, ein Schulbus mit 15 Schülern, zwei Lehrerinnen und dem Fahrer als vermisst gemeldet wurde. Bis auf den heutigen Tag ist keine Spur von den Insassen gefunden worden. Der Bus wurde verlassen auf einem Parkplatz entdeckt. Uhr. Zu den Ermittlungen um die Vorgänge in der Staatskanzlei teilte die zuständige Staatsanwaltschaft heute Morgen auf einer Pressekonferenz mit, dass bei der Durchsuchung im Privathaus des Ministerpräsidenten in einem Safe zwei Schädel unbekannter Herkunft sichergestellt wurden, sowie die Abdankungsurkunden seiner Amtsvorgänger. Ferner größere Mengen an verschreibungspflichtigen Medikamenten, vorzugsweise Psychopharmaka. Der Bart macht mich älter. Dazu die Brille, die ich im Grunde nicht brauche. Mehr Leute sollten ihr Aussehen verändern, sich neue Pässe zu legen. Es ist nichts Besonderes. Ungefähr so, als betrüge man einen Betrüger. Alles klar? Morgen fährst du los. Schlüssel zum Apartment im Schließfach, wie besprochen. Ein Neubauviertel nähe Autobahn zum Flughafen 10 Minuten. Franz, das ist nicht etwa eine sturmfreie Bude, sondern sowas wie eine Dienstwohnung, auf unseren Namen gemietet. Alles weitere Geld, Pass, Unterlagen über Zielpersonen auch im Schließfach. Bericht nur auf Kassette, zweimal wöchentlich. Und Franz, wenn er Verdacht schöpft, Kontakt sofort abbrechen. Wo soll's denn hingehen? Tübingen, aber direkt, ich muss mittags da sein. Ich auch, steig ein. Sie fahren 170, Mann, warum? Ich dachte, Sie wollten mittags da sein. Ja, zu Hause, aber nicht im Hospital. Studentin? Hm. Rhetoriken? Ich rede halt nicht so gern am frühen Morgen. Die einzige Katastrophe, die es gibt, Franz, ist die Ehe. Etwas Widernatürlicheres hat die Sonne noch nicht gesehen. Ich bin manchmal so müde, Franz, so müde. 12 Jahre im Dienst, ich kann dir sagen. Oft denke ich es, kann sich bei einem gewissen Warmblüter mit aufrichten. Ganz nicht um das letzte Wort der Natur gehandelt haben. Franz, hörst du? Ich brauch dich. Du bist genau der Richtige für den Job. Nur ein chronisch Magenkranker fasst zu dir kein Vertrauen. Und Sie? Ich bin ein Mann des Vertrauens. Bitte? Ein Lockvogel, ein Plauderer. Angebrütet oder was? Ich möchte aussteigen. Eigentlich Privatgelehrter und Katastrophenexperte. Erstaunliche Wandlungsfähigkeit. Sie können da vorn halten an der Tankstelle. Auch Katastrophenliebhaber. Sammler. Und deswegen kommen Sie hierher? Ist das so schlecht um Tübingen bestellt? Im August 1929 brachen drei Diebe in eine am Neckarufer gelegene Zementfabrik ein, um den im Kontor befindlichen Stahlschrank, in dem sie Lohngelder vermuteten, auszurauben. Sie brachten eine Sprengladung am Tresor an, zündeten die Zündschnur und gingen in einem Nebenraum in Deckung. Die folgende Explosion zerstörte nicht nur den Stahlschrank, sondern die ganze Fabrik und mehrere umliegende Häuser. Der Tresor enthielt keine Lohngelder, sondern der Prokurist hatte für eine Nacht Dynamitstangen in ihm gelagert, die am nächsten Tag in einem Steinbruch gebraucht wurden. Noch was, Spitzel. Wenn du schon eine falsche Brille trägst, solltest du wenigstens darauf achten, dass geschliffene Gläser drin sind. Das Blatt für das er schreibt, steht schon immer von Wahl, ist der typische Karotenbus, den Hausbesitzung und Raketensturz in ihrem Atomkraftwerk in Nicaragua, Umweltvergiftung, das übliche Hetze gegen alles und jeden, Regierung, Opposition, Verfassung, staatliche Institutionen sind uns mit dem Mann beschäftigen, die Unbedenklichkeitsschwelle ist längst überschritten. Tätigkeitsbericht Nummer 1, Ethis für Rosenknospe, Tübingen, den 25. Oktober, 11 Uhr, 27. Im Grunde habe ich mich zu dieser Ehe nur überreden lassen. Nee, warte mal. Ständig hat sie mir versichert, sie hätte zu Hause eine Waschmaschine und einen Fernseher. Ich musste dann feststellen, dass die Waschmaschine defekt war und der Fernseher nur ein Programm empfing. Und das auch noch ohne Ton. Max, ja. Im Kühlschrank liegt eine tote Taube. Übrigens, nie bei einer Demo beobachtet. Leider hält sich im Hintergrund, verlässt seinen Schreibtisch nur zu exzessiven Spaziergängen. Quasi jesuitische Existenz, wollte ursprünglich Pfarrer werden. Sehr richtig, das sind die schlimmsten. Angeblich gute Verbindungen nach Frankreich. Also, die berühmten drei Fragen, Franz. Privatleben, Hintermänner, Kontaktjogger, siehst du aber keine Menschen. Was kann er damit meinen, Franz? Zielort gegen 13 Uhr erreicht. Von 3 bis 5:30 Observierung der angegebenen Adresse. Hübsches Häuschen, Max, direkt am Fluss. 16:08 Uhr fuhr ein Möbelwagen vor. Zielperson kam aus dem Haus, ein Klavier wurde geliefert. Zielperson dirigierte den Transport ins Haus. Hat eine komische Art, sich zu bewegen. Machte dauernd Verbeugungen gegen die Möbelpacker. Schlampige Recherchen, Rosenknospe. Motorische Störungen wurden in den Unterlagen nicht erwähnt. Auch nicht, dass er Klavier spielt. Sonst keine besonderen Vorkommnisse. Sie, was soll ich dazu Max, sagen? Da ist nicht nur diese tote Taube. Als früherer Hufschmied habe ich eben bei der Verabreichung einer Ohrfeige nicht immer das richtige Gefühl. Was wundert Sie? Grüß Gott. Grüß Gott. Böhlendorf ist mein Name. Ich wollte zu Herrn Holder, Fritz Holder. Der ist nicht da, leider. Sind Sie der Vermieter? Ich weiß, ist der groß mit den jungen Leuten. Immer ausweisig. Können Sie mir denn sagen, guter Mann, wann er zurückkommt? Oh ja, das ist ganz unbestimmt. Ein großer Wanderer, der Herr Holder. Eigentlich hat alles schon viel früher angefangen. Eines Tages konnte ich das, was um mich herum geschah, nicht mehr ernst nehmen. Politik, Kultur, Sport, Fernsehen, Bundeswehr, Nation. Etwas, was mich bis dahin wenigstens zeitweise noch ernsthaft beschäftigt hatte, war verschwunden. Nicht mehr auffindbar. Übrig blieb ein alles überdeckendes Gefühl der Lächerlichkeit. Immer öfter kam es vor, dass mir beim Auftritt von Politikern Lachtränen in die Augen schossen. Zeitungen wagte ich kaum noch zu kaufen. Und wenn, konnte ich sie nur zu Hause lesen. Meine Wohnung hatte dicke Wände. Beging ich die Unvorsichtigkeit, sie im Bus oder der U-Bahn aufzuschlagen, musste ich an der nächsten Station aussteigen. Schon aus Rücksicht auf die anderen Fahrgäste. Eine einzige Schlagzeile reichte, einen im Übrigen recht schmerzhaften Lachanfall auszulösen. 20.000 Beamte beantragen Sehhilfen. Streitkräfte der NATO ohne warme Unterkleidung. Betrunkener Abgeordneter vor Schlüsselloch erfroren. Mir kam der Gedanke, dass ich offenbar in einem Land der unbegrenzten Lacherfolge zu Hause war. Nachdem ich mir zwei Zwerchfellrisse und einen Leistenbruch gelacht hatte, beschloss ich, ebenfalls die Bühne öffentlicher Belustigungen zu betreten und meinen Anteil zu haben an dem ganzjährigen Maskenball. Jede Rolle, auch die abgeschmackteste, war mit äußerster Hingabe zu spielen. Lehrer, Jogger, Gewerkschafter, Dichter, Briefmarkensammler, Hundefreund, Wähler, Parteimitglied, Radfahrer. Bei sorgfältiger Einstudierung konnte nichts schiefgehen. Und nun, unverhofft, die Krönung, die Apotheose aller Grotesken. Spitze, Spion, Agent Provocateur. Welche Herausforderung ans komische Fach. Max, noch ein PS zu meinem Bericht. Ich will dich nicht beunruhigen, aber wer war vor mir in dem Apartment? Das mit der Taube war vielleicht nur ein Scherz, aber wie kommt ein Foto von dir an die Wand? Und warum hat jemand zwei Nadeln durch die Augen gesteckt? Ritz? Ja? Was meinst du, soll ich mich tätowieren lassen? Ein großes Wunderwerk der Haut. Tattoo, durch Spieltrieb zufällig entdeckt, als sich einer unserer Vorfahren in überreifen Brombeeren wälzte. Lotte, ich hätte doch lieber Libellenlarven nehmen sollen. Auf Mehlwürmer geht der Zander nicht. Wie fändest du das? Auf der linken Brust eine Balletttänzerin, die auf ihrer Hand einen Vogel hält. Und zwar so, dass wenn ich mich bewege, sie zu tanzen beginnt. Während der Vogel, vielleicht ein Blaukopf-Ara, davon zu schweben scheint. Und auf der rechten? Vielleicht einen Fisch, umrankt von Rosenknospen. Einen fliegenden Fisch. Und daher ist es diesen Mysterien bestimmt, da einst zu Staub und Moder zu zerfallen. Zugleich mit dem lebenden Pergament, auf dem sie aufgezeichnet sind. Hermann Melville, Moby Dick, wie spät ist es? Gleich 5:30. Du Fritz, ich hab da neulich beim Treppen einen merkwürdigen Typen getroffen, der behauptete, er wäre... Ich muss in die Klinik. Alpenried will einen neuen Test mit mir machen. Und was soll das sein? Der Patient bekommt eine Ledermaske, die sein ganzes Gesicht umschließt. Und muss versuchen, Bandnudeln zu essen. Kalinisto, meine Schöne. Da geht er hin, Alpenrieds Ledermann. Ach ja. Wohl eher ein gekränktes Kind. Lag heute Morgen wieder im Garten mit ausgebreiteten Armen und offenem Mund, als wäre er tot. Männliches Mimikry. In Wirklichkeit nur aufgequollen von Bier und Schnaps. Lebenslang zur Geliebten gedrängt und darüber grau geworden. Und dann noch die Scheißpolitik. Sowas endet hierzulande leicht als Säulenheiliger in einem Turmzimmer. Im heiligsten der Stürme falle zusammen meine Kerkerwand. Und herrlicher und freier Walle, mein Geist in unbekanntes Land. Ah, ja. Was für ein Tag. Sonne über dem Fluss, die glitzernden Gärten und Weinberge. Und vom anderen Ufer winken mir die Studenten zu. Und ich laufe durch die Wiesen und springe mit Fritz über Hecken und Bäche. Fritz! Fritz! Warte, ich komme mit ins Hospital der verunglückten Poeten. Mein Seziercode beginnt. Sie schon wieder. Ja, ich war gestern schon mal hier. Ja, ja. Ist Herr Holder jetzt da? Also, zum Herrn Holder. Ja? Ach, wissen Sie, der Herr Holder, der kriegt so viel Besuch. Und wir kennen uns. Von früher. Von früher? Aha. Ja. Ja, das behauptet jeder. Sind Sie auch so ein Dichterkollege? Gewissermaßen. Ja, wie gesagt, aus alten Frankfurter Zeiten. Ah, so, so, die alte Zeiten. Sind Sie vielleicht auch ein bisschen... Ein bisschen... Tüdelü? Bitte? Von Apollo und Schlager. Ja, wie? möglicherweise... Ja, ja, ein Kollege, ja. Aus der Landesnervenklinik. Landesnervenklinik? Ich verstehe nicht. Kollege, dass ich nicht lach. Nicht einmal die einfachste Grundbegriffskenner. Auf Ihren Besuch hat der Herr Holder verzichtet. Jemand ist hinter dir her, Fritz. Diese Barbaren verstehen kein Wort von meiner Sprache. Ich habe einen getroffen, der hat gesagt, er wäre V-Mann und hätte in Tübingen zu tun. Barbaren von Alters her. Affen hinten, Herrschaften vorn. Und die Oberaffen machen Politik. Gestern war einer hier und hat nach dir gefragt. Ich schreibe nur noch Gedichte. Politik ödet mich an. Wer hat denn nach mir gefragt? Ein Bühlendorf oder so ähnlich. Hat behauptet, er kennt dich aus Frankfurt. Und? Hat ihn dein Vater rausgeschmissen? Ja, aber heute ist er schon wiedergekommen. Bühlendorf. Und dass sich die Verhältnisse wieder ändern. Dass es morgens an der Tür klingelt. Dass sie im Zimmer stehen, zu dritt, zu viert. Dass sie dir 5 Minuten zum Anziehen geben. In deinen Büchern blättern, den Schreibtisch durchwühlen, deine Briefe mitnehmen. Dass vor dem Haus ein Wagen wartet, dass man dich auf den Rücksitz quetscht und am frühen Morgen durch leere Straßen fährt, zu einem Gebäude von großzügigen Ausmaßen. Und in dem Gebäude wirst du treppauf, treppab geführt durch künstlich erleuchtete Stockwerke, aufwärts, abwärts. Bis du dich einmal im Keller glaubst. Fritz, was hast du? Ich kannte mal ein Bühlendorf. Ist mir Schuppe geworden, weil keiner seine Stücke aufhören wollte. Aber so stark die Institution, dass ich immer beschäftigt bin, unbedingtlich als schönes nächste Schritt. Also die berühmten 3 Fragen, Franz. Privatleben, internationaler Kontakt. Was ist? Wer hat Zuwachs? Dass ich nicht lache. Ich hab nichts. Ich wohne bei einem Freund, ich bin Hilfsarbeiter in der Nudelfabrik. Mir ist nichts geblieben. Sachen könnte ich Ihnen erzählen. Wie wäre Ihnen zumute, wenn Ihre Frau nur an Ihnen rummeckert? Aber sobald sie das Fernsehen einschaltet, wird sie butterweich und verträumt. Vor allem bei Kurt Jürgen oder Peter Alexander. Ruhe, es ist 5 Uhr morgens, verdammt nochmal! Und was war, wenn ich wirklich mal meinen ehelichen Pflichten nachkommen wollte? Na? Da hat sie gesagt, im Interesse ihrer Wirbelsäule legen sie auf derartige Sachen keinen Wert mehr. Nee. Tätigkeitsbericht Nummer 2, Iltis für Rosenknospe. Er bitte dringend Eigenbedarfsmeldung für die Wohnung nebenan. Verzeihen Sie, unser Sportler. Was halten Sie von Katastrophen? Katastrophein. Griechisch. Eigentlich ein Glückswechsel. Unverhoffte Wendung. Hören Sie, Sie legen ja ein mörderisches Tempo vor. In der Sprache des antiken Dramas die Knotenlösung. Insofern man nämlich unter Katastrophe die Entwicklung oder die Auflösung einer Verwicklung selbst versteht. Sie haben in Frankfurt studiert? Wenn man aber zwischen Katastrophe und Auflösung unterscheidet und unter der ersteren diejenige Begebenheit versteht, wodurch die letztere bewirkt wird, so muss man statt Katastrophe Auflösungs- oder Entwicklungsbegebenheit sagen. 1966 bis 71? Der Skandal der Katastrophe besteht aber nicht in der Beleidigung, die sie dem Lebensplan zufügt, sondern in der Mittäterschaft des Menschen, der alles getan hat, um sie herbeizuführen und sich dann beklagt, dass sie eintritt. Herr Holder, bitte warten Sie. Tut mir leid, Sportfreund. Ich war 10 Hundertstel zurück bei Kilometer 19. Was ich eigentlich meine ist, ob Ihrer Meinung nach in unserem störanfälligen Sozialbetrieb Katastrophen gleichsam vorprogrammiert sind. Hoppla, Mann des Vertrauens. Wie kriegt denn der Erfahrung der Ohnmacht? Lässt bereits das nächste Unglück ahnen. Staatsdienst kennt keine Ohnmacht. Nein, nur die Aufräumarbeit. Soll ich den Notarzt? Als die Polizei die Wohnung des mehrfachen Mörders Richard Dead in Soho stürmte, fand man in dem ausgeräumten Zimmer etwa 300 Hühnereier und einen großen Vorrat an Bier. Der Boden war zentimeterhoch mit Eierschalen und Zeichnungen bedeckt. Es waren ausnahmslos Porträts von Freunden, die sämtlich mit durchschnittener Kehle dargestellt waren. Frühstück 7 Uhr. Müsli, Joghurt, ein 4-Minuten-Ei. Danach Observation der Adresse vom anderen Ufer. Um 9 Uhr kam Zielperson aus dem Haus, bekleidet mit blauem Jogginganzug und rotem Stirnband. In seiner Begleitung die Tochter des Vermieters, ebenfalls in einem Jogginganzug. Kontaktaufnahme erfolgte bei Kilometer 17 des Trimpfades im Stadtwald. Max, eure Unterlagen sind nicht vollständig. Der Mann ist Marathonläufer. Warum hat mir das keiner gesagt? Und was sucht er zweimal die Woche in der Landesnervenklinik? Guten Tag. Ah, der übergeschnappte Herr Hofbibliothekar. Wie? Nein, Böhlendorf ist mein Name. Wir haben uns vorgestern in... Ich weiß schon, niemand versteht Sie. Und warum nicht? Weil Sie Griechisch und Latein und Deutsch vermischen. Diese Barbaren... Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Wir haben in Frankfurt zusammen 2 Semester Soziologie studiert. Ja, ja, in Frankfurt. Häuserschlacht am Kettenhofweg. Mit dem roten Danny. Les Temps des Cerises. Ich sag ja, kein Mensch versteht Sie. Dachte, Sie wären längst tot. Hätten sich zu Tode gegrämt, weil niemand Ihre Stücke aufführen wollte. Ach so, meine dramatischen Versuche. Ich habe das Schreiben ganz aufgegeben. Ich nicht. Ich weiß. Deswegen wollte ich mit dir reden. Umgekehrte Taktik. Ich heiße diejenigen, die mich in meinem Arbeitszimmer heimsuchen, mit den denkbar schmeichelhaftesten Titeln willkommen. Das gefällt ihnen. Oh, und wie es ihnen gefällt. So sehr, dass sie immer wieder kommen. Also, du schreibst nicht mehr. Nein. Ein Verstummen von ausschweifender Heftigkeit wie Schweigen, sich einmauern. Das höllische Loch der Sprache. Die Oberaffen bleiben dann schon weg. Na bitte. Wer sagt's denn? Das ist mindestens ein Zehntfünder. Mit deinen Artikeln hast du eine Menge Oberaffen gegen dich aufgebracht. Meine Gedichte werden sie lieben. Gedichte? Ich denke, du schreibst noch für den Pflasterstein. Ich schreibe jede Nacht ein Gedicht. Man muss seine Schlaflosigkeit nutzen. Gibst du mal den Kessel? Hast du nicht mal gesagt, ich brauche keine Poesie mehr, um mir das Wirkliche vorzustellen? Im Gegenteil. Ich brauche sie, um die Wirklichkeit zu archivieren. Die Politik dieser Neandertaler interessiert mich nicht mehr. Im Grunde immer noch nackte Mörderaffen, die sich am liebsten gegenseitig... Ach, sowas. Ist mir glatt aus dem Kescher gesprungen. Sie verbreiten eine etwas glühende Atmosphäre um sich, mein Herr. Wo haben Sie Ihren Wohnsitz? Möglicherweise tief unter der Erde? Du beschäftigst dich nicht mehr mit Politik? Deine Sympathien für El Maximo Lida, alles futsch? Und gelegentlich, wenn ich fernsehe, drohe ich so einem Oberaffen auf dem Bildschirm mit dem Zeigefinger. Man kann mich auf nichts mehr festlegen. Ich kann's nicht glauben. Gerade jetzt, wo wir dich so nötig gebraucht hätten. Die Kampagnen müssen ohne mich stattfinden. Was soll ich den anderen sagen? Die Sache in C, hast du von der Sache in C gehört? Ein großes Loch, die Sache in C. Wir haben fest mit dir gerechnet. An meinen Feinden halte ich mich durch übertriebene Höflichkeit schadlos. Da hat also das hoffnungsvolle Talent Böhlendorf das Schreiben ganz und gar aufgegeben und ist Sachverständiger für das Katastrophenwesen geworden. Sagen wir, ich bin Lehrer geworden. Eine Katastrophe besonderer Art. Kann er mir sagen, was aus seinen Schülern wird? Freizeitsportler, die auf Rollschuhen durch die Straßen schwärmen, die Ohren zugestöpselt mit kleinen Kopfhörern? Ich erwähne nur die harmlosere Möglichkeit. Was glaubst du, Fritz, ist die eigentliche, die wirkliche Katastrophe? Das jeweils Gegebene, lieber Böhlendorf. Das macht Katastrophen so unauffällig und annehmbar. Hat er schon einmal versucht, Bandnudeln zu essen mit einer Ledermaske vor dem Gesicht? Da bedarf es schon einer besonderen Anstrengung der Gesichtsmuskeln, einer Katastrophenmimik. Daher das ewige Lächeln auf meinem Gesicht. Nur Training, mein Lieber, für den Ernstfall. Zentraler Rangierbahnhof Frankfurt-Ost, Sie wünschen bitte? Rosenknospe. Woher haben Sie diese Nummer? Na, von wem wohl? Max, mein Führungsmann. Bitte warten Sie. Ja. Immer wieder hat er gesagt, die Kinderliebe, sie fand das toll. Bis dann eine Alimentenforderung nach der anderen ins Haus flattert. Ich kenne die Typen behaupten immer, sie hätten nur freundlich gelächelt und davon sind sie dann schwanger geworden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nummer, Herr Böhlendorf. Wir rufen Sie so rasch wie möglich zurück. Lieber Freund vergangener Jahre, lieber Holder, unser Gespräch anlässlich des misslungenen Versuches, einen kapitalen Zander von hier bei Iltis. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich hab dir gesagt, keine Anrufe. Berichte nur per Kassette. Bundespost. Ich bin deprimiert, Max. Sag mal, glaubst du an ein Weiterleben nach dem Tod? Warum? Die Art, wie du dich an konspirative Regeln hältst, lässt keinen anderen Schluss zu. Ich fühle mich schlapp, demotiviert. Das ist die Sache. Irgendwas mit dem Apartment nicht in Ordnung. Dein Foto mit den durchstochenen Augen, die Eierschalen auf dem Fußboden, die Taube im Kühlschrank, dieser Wahnsinnige nebenan mit seiner Scheidungsoper. Max, was ich meine, ist dir mal aufgefallen, dass die Zahl der Leute mit durchstochenen Ohrläppchen und Tätowierungen ständig zunimmt, wenn du durch die Straßen gehst? Max, wo soll das enden? Muss ich das auch machen demnächst, um nicht aufzufallen? Ich höre hier immer Eierschalen, Tätowierungen, durchstochene Ohrläppchen. Bisher hat sich noch keiner über unsere Dienstwohnung beklagt. Alle Spitzenlage, Vollkomfort, Einbauschränke, gekachelte Nasszelle. Was willst du eigentlich? Ich will wissen, was ihr von dem Typ wollt. Der spielt doch Komödie. Genie gegen den Rest der Welt. Genau. Gegen uns. Der Mann ist harmlos. Ein Freak mit lyrischen Ambitionen. Freigänger der Landesnervenklinik. Franz, ich warne dich. Wir möchten Berichte. Exakt, umfassend, gerichtsverwertbar. Das war Vereinbarung. Andernfalls wird abgeschaltet. Das ist Jargon, Franz. Und ich erkläre dir lieber nicht, was es heißt. Und noch was. Meine Telefonnummer ist in Zukunft tabu. Wir kriegen sowieso schon jede Menge obszöne Anrufe. Ich kann das meinen Mitarbeiterinnen nicht mehr zumuten. Jawohl. Gestern hat mich einer gefragt, was ich von tibetanischen Tempelhunden halte. Also dafür werde ich nicht vom Staat bezahlt. Haben wir uns verstanden, Iltis? Wenn sich die Rosenknospe öffnet, riecht's nach Friedhof. Im hohen Sommer kehrt der Herbst zur Erde nieder. Der Geist der Schauer findet sich am Himmel wieder. Ja? Verschwinde hier, Spitze! Sonst machen wir dir Beine! Lieber Freund vergangener Jahre, lieber Holder, unser Gespräch anlässlich des misslungenen Versuchs, einen kapitalen Zander von 10 Pfund an Land zu ziehen, geht mir nicht aus dem Kopf. Wenn also die Katastrophe eine Art Knotenlösung aus unerwarteter Richtung darstellen soll, muss Alexander ein wahrer Katastrophenexperte gewesen sein. Und sein Schlag mit dem Schwert verkörpert das Plötzliche des unheilvollen Glückswechsels, der zur Initialzündung weiterer unverhoffter Ereignisse wird. Das Plötzliche, darauf kommt es an. Wenn aber das Plötzliche zum Kontinuum würde, als müsste man zusehen, wie Mephisto zum Fenster hereinspringt und mitten in der Stellung des Sprungs verharrend dasteht. Und noch kurze Unterbrechung, die als Rettung missverstanden wird, aber nur die Pause ist zum nächsten Kollaps, geht alles weiter wie bisher. Beim Spiel der englischen Fußballmannschaften Wolverhampton Wanderers gegen Arsenal London wurden alle 22 Spieler, der Schiedsrichter und die Linienrichter von einem Blitz, der nach Zeugenaussagen aus völlig klarem Himmel niederzuckte, zu Boden geworfen und zum Teil schwer verletzt. Der Mittelstürmer von Arsenal berichtete später: Wir waren gerade beim Angriff auf das Tor von Wolverhampton, als wir alle in einem ungeheuren Lichtschein standen, der uns wie ein Hammer auf den Kopf traf. Ich wurde bewusstlos. Als ich zu mir kam, sah ich, dass alle anderen Spieler und die Schiedsrichter ebenfalls am Boden lagen. Ich dachte, gut, das ist also der jüngste Tag. Zu diesem Zeitpunkt übrigens war noch kein Tor gefallen. Das Spiel wurde nach wütenden Protesten der Zuschauer und dem Abtransport der Verletzten mit Ersatzspielern und eilends herbeigeschafften Schieds- und Linienrichtern wieder fortgesetzt und endete 2:1 für Wolverhampton. Sie sehen, es kommt nicht von ungefähr, dass ich an die Verwendung des Wortes Katastrophe gleichsam siamesisch der Vergleich wie ein Blitz aus heiterem Himmel heftet. Darf ich hoffen, dass wir demnächst möglichst bald unseren Gedankenaustausch zu diesem Thema fortsetzen? Dein alter Böhlendorf. Lotte! Lotte! Was ist? Brauchst du dein Belladonna? Du, ich habe das Gefühl, ich stehe am Beginn einer langen, wunderbaren Freundschaft. Ja? Du bist ja immer noch da, Spitzel. Wenn unserem Genossen Holder was passiert, bist du dran. Klartext, dann kannst du das Polareis von unten beklopfen. Aber Genossen, ich bin ganz auf eurer Seite. Wir kennen dich. Wir beobachten dich. Wir finden dich. Überall. Ende. Ich werde wahnsinnig. Tätigkeitsbericht Nummer 3, Ethis für Rosenknospe, Tübingen, den 29. Oktober, 13.25 Uhr. Max, als ich von der Observierung nach Hause kam, war der Fußboden schon wieder Zentimeter hoch mit Eierschalen bedeckt. Und neben deinem Foto hing eins von mir. Ich sag lieber nicht, was sie damit gemacht haben. Das ist Voodoo, Max. Ich weiß, was die zerbrochenen Eierschalen bedeuten. Die tote Taube, die durchbohrten Fotos, ich kriege Anrufe, ich werde bedroht. Ich kann unter solchen Bedingungen nicht arbeiten. Abgesehen davon, dass es überhaupt nichts zu observieren gibt. Doch. Entschuldige. Heute ist die C-Person mit einem Graupapagei zu ihrem Waldlauf gestartet, dessen Käfig sie sich mit Hilfe eines breiten Lederriemens auf dem Kopf festgeschnallt hatte. Aber das Komischste, Max, der Papagei hat ständig gerufen: Wo ist die gute Idiotima? Wo ist die gute Idiotima? Und dann die Sache mit dem Fernrohr. Also, ich stehe eines Morgens nicht abends im Garten und sehe plötzlich, dass sie mich vom Schlafzimmerfenster aus mit einem Fernrohr beobachtet. Oh. Moment. Sicher, das wäre noch kein Grund gewesen, die Scheidung zu beantragen. Nur hat mich irritiert, dass auf dem Fernrohr ein Jagdgewehr montiert war. Ruhe! Sekunde, Herr Anwalt. Bin gleich wieder dran. Tätigkeitsbericht Nummer 4, Ethis an Rosenknospe, Tübingen, den 4. November. Dir, lieber Max, zugeeignet als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit für nimmermüdes Interesse und dauernde Fürsorge im Namen aller Männer des Vertrauens. So glänzt darob des schönen Sommers Sonne, dass fast zu eilen scheint des hellen Tages Wonne. Der Abend mit der Frische kommt zu Ende und trachtet, wie er das dem Menschen noch vollende. Anita? Ja, Max? Dienstreiseantrag nach Tübingen und gib mir die Geräteausgabe. Oh, wollten wir dieses Wochenende nicht... Komm mir nicht wieder mit der genetischen Überprüfungsstelle für Vaterschaftsklagen. Da trete ich sowieso nur noch mit allen Kollegen aus der Hauptabteilung an. Ich meinte doch nur unseren Ausflug. Vogelpark Walsrode. Was ist das für ein Land, Fritz? Ein Land, in dem der Zander nicht mehr beißt. Weil du die falschen Köder nimmst. Der Zander geht nur an die Larven der Köcherfliege. Oh, Sie, Mann des Vertrauens, haltet Sie doch das Maul. Ihr Glück, dass Sie sich uns offenbart haben. Niemand legt sich ungestraft mit einem Genie an. Ja, da haben sich schon ganz andere die Hände verbrennt und sind am Ende nicht mehr dieselbe Käse. Aber wer weiß, bitte, Wer weiß, vielleicht bin auch ich, der Schreinermeister Zimmer, ursprünglich Apollos Länder entsprungen. Zeus, Vater Zeus. Ein Glückswechsel, eine wirkliche Umkehr mit eurer Hilfe. Und ein weiteres Stück in unserem Poesiealbum Böser Vorzeichen. Geheimdienstchef in 100 Litern Rührei erstickt. Als der Geheimdienstchef Max R. die Tür zu einem konspirativen Apartment öffnete, stürzte ihm eine Ladung bis unter die Decke gestapelter Hühnereier entgegen, die den 38-jährigen Junggesellen und Porsche-Fahrer unter sich begrub. Oh. Die Polizei fahndet nach einem Hausbewohner, der sich als Mitarbeiter einer Nudelfabrik ausgegeben haben soll. Man kann kein Omelette backen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Napoleon. Letztlich finden wir im Unglück die Ruhe wieder, die uns in der Furcht davor geraubt wurde. Welche Rolle wird dieses Land für mich bereithalten? Welche Steigerung ist noch denkbar?